Übung 5. Sprechen Sie die Wörter nach. Wie spricht man SP und ST im Anlaut aus? Stempel. Stück. Stecker. Spachtel. Spinat. Stopp. Standard. Student. Studio. Stuhl.